Ja, wir fangen an. Wir sind der Antifa-AK des Libertären Netzwerks Alerta. Unsere antifaschistische Struktur ist nur im Hintergrund zu dem Libertären Netzwerk zu sehen. Das Ziel des Libertären Netzwerks ist eine herrschaftsfreie Gesellschaft. Dann würden wir ganz gerne jetzt zu dem kurzen Input-Referat zu den Fragen, die uns gestellt wurden, kommen. Wonach die erste Frage, die uns gestellt wurde, ist, die Frage ist, was bedeutet Antifaschismus für uns und warum mobilisieren wir gegen einen Nazi-Aufmarsch? Unsere Position dazu ist, dass der Antifaschismus für uns der Kampf gegen Faschisten auf einer Ebene der Symptombekämpfung ist. Diese Möglichkeit sehen wir bei uns, wie ich schon vorher gesagt habe, im Kontext zu der Netzwerkstruktur, da dieser AK dazu geschafft wurde, um die Ursachenbekämpfung auszulagern. Dieser Kampf wird von allen geführt, also der antifaschistische Kampf, der durch diese Ziele in ihrer der antifaschistische Kampf, den wir halt führen, wird von allen geführt, die durch Ziele, durch die faschistischen Ziele in ihrer Existenz bedroht sind und denen sich aufgrund ihrer ethnischen und analytischen Ideale sich solidarisieren. Das heißt also quasi, dass wir pluralistisch denken. Wir sehen unter dem zentralistischen Ideologem der faschistischen Ideologie einige, welche pluralistisch und egalitäre Gesellschaftsentwürfe, denen wir anhängen, klar ausschließen. Schon in der vorrevolutionären Situation, in denen wir hoffen, den Faschistinnen die Grundlage für ihre Utopie bestmöglich zu entziehen, ist es notwendig, den faschistischen Umtriebe einzudämmen. Sollte zum Beispiel das kapitalistische System in inneren Widersprüche zerbrechen und nicht direkt in einem erkämpften revolutionären Umbruch untergehen, wird vermutlich ein Machtvakuum entstehen. Selbstverständlich werden sich in einer solchen Situation auch die Faschistinnen anschicken, ihre Utopie gewalttätig näher zu kommen. Sollten sie dann eine große gesellschaftliche Relevanz besitzen, dann gute Nacht. Ja, der zweite Teil der Frage. Warum wir ausgerechnet gegen Nazi-Aufmärsche mobilisieren, bezieht sich darauf, dass es bei den Faschisten immer noch die Taktik gibt, den Kampf um die Straße zu führen. Das ist ein Schlagwort von oben verordnet, mit dem die Faschisten unserer Meinung nach probieren, Normalität zu erzeugen. Dadurch enttabuisieren sie rechte Inhalte und auf der anderen Seite schaffen sie damit auch einen erlebnisorientierten Ansatz, der für die langfristige Bindung von Mitläufern an den organisierten Kern durchaus von zentraler Bedeutung ist, unserer Meinung nach. Was wir dagegen setzen würden, ist, Nazi-Aufmärschen jeden normalen Charakter zu entziehen, das heißt riesige Polizeieinsätze provozieren, Ausschreitungen, Spektakel jeder Art, so nah und deutlich an den Nazis wie nur irgend möglich. Ein zweites taktisches Moment, welches wir diesen Zielen der Nazis entgegenstellen würden, wäre Langeweile zu erzeugen. Also endloses Warten beispielsweise auf den Beginn ihrer Veranstaltung etc. Dass sich diese beiden Punkte durchaus widersprechen können, ist uns bewusst. Da muss man von Situation zu Situation natürlich abwägen, was mehr wiegt. Die zweite Frage, die uns gestellt wurde, ist, was unterscheidet unseren Standpunkt von bürgerlicher Antinazi-Arbeit? In unseren Augen beantwortet sich die Frage ja nicht völlig von selbst, aber wir sehen erstmal so die bürgerliche Antinazi-Arbeit nicht, weil wir unseren Antifaschismus und unsere Antinazi-Arbeit nicht als revolutionär sehen. Wie gesagt, wie ich eingangs erwähnt habe, als Symptombekämpfung. Allerdings sehen wir Antifaschismus als Abwehrkampf und ein notwendiges Übel und können auch dadurch halt keine klare Grenze zum bürgerlichen Antifaschismus sehen. Innerhalb der Fragestellung ist also einzig der Kontext der Akteure ein anderer. Das heißt, wir unterscheiden uns von bürgerlichen Antifaschistinnen, indem wir unsere Aktions- und vor allem Organisationsformen in einem libertären Kontext betten. Hierdurch ergibt sich für uns logischerweise ein anderes Verhältnis zur Rechtsstaatlichkeit, dem Staat an sich, und auch in Teilen andere Aktionsformen. Und halt auch in den Organisationsformen haben wir halt einen anderen Charakter als die bürgerliche, also was als bürgerlich gemeint ist, ganz klar. Dies ist allerdings ein Verhältnis, welches nicht statisch ist, also welches halt ambivalent ist. So wird beispielsweise der Gewerkschaftsfunktionär, sobald er sich nur genug bedroht sieht, auch die Grenzen der Rechtsstaatlichkeit schnell hinter sich lassen und sich auch zur Not selber gegen die Nazis verteidigen. Deswegen haben wir auch nicht die Differenz der Rechtsstaatlichkeit, da wir das halt immer unter Standpunkten sehen, wie sehr die Situation halt bedrohlich wirkt. Ja, was unterscheidet unseren Standpunkt von bürgerlicher Anti-Nazi-Arbeit? Oh, Entschuldigung. wie ist das Verhältnis von unserer grundlegenden Gesellschaftskritik zu unserer antifaschistischen Arbeit? Erstmal vorweg, wir denken die Gesellschaft in Machtnetzen. Das will heißen, wir verstehen als Macht die Vielfältigkeit von Kräfteverhältnissen, die ein Gebiet bevölkern und organisieren. Das Spiel, das in unaufhörlichen Kämpfen und Auseinandersetzungen diese Kräfteverhältnisse verwaltet, verstärkt oder auch verkehrt, würden wir dabei als Macht bezeichnen. Macht geht dabei aber nicht von irgendeinem Punkt aus oder lässt sich auch nicht direkt lokalisieren, sondern findet sich in sowas wie Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Aus unserer libertären bzw. anarchistischen Sicht heraus beginnen die Schwierigkeiten in diesen Netzen dann, wenn sich Strukturen bilden, die dauerhaft ungleichgewichtig sind. So in einzelnen Bereichen in diesen Netzen liegt in unseren Augen meistens ein Ungleichgewicht vor, in einem Moment. Aber wenn diese einzelne Beziehung halt über Dauer ein Ungleichgewicht erzeugen und sich Muster herausbilden, die sich immer wieder wiederholen, so. Dann, wie zum Beispiel bei der Institutionalisierung gesellschaftlicher Verhältnisse oder bei gesellschaftlicher Hegemonie, dann würden wir von Herrschaft sprechen und das sind die Punkte, wo wir dann hellhörig werden. Und vor diesem Hintergrund spielt sich auch unsere Faschismusanalyse ab. Wir verlagern dabei unseren Schwerpunkt auf die konkreten Herrschaftstechniken, auf denen Faschismus basiert. Der Untersuchungsstandpunkt verlagert sich dabei von der Ebene der Makromächte auf diejenigen der Mikromächte. Im Zentrum stehen dabei Techniken der Disziplinierung und die diskursiven Praktiken der Herrschaft und deren Dekonstruktion. Hinzu kommt der eingangs erwähnte Gedanke des Abwehrkampfes bzw. sozialer Notwehr, den wir, ich glaube, bei der ersten Frage kurz angesprochen hatten. Danke.